für diese Religion haben die edelsten Menschen, die Propheten, die Gesandten, die Gefährten ihr Blut gegeben, ihre Mühe gegeben. Sie haben sich von den liebsten Menschen getrennt. Von ihren liebsten Menschen haben sie sich getrennt für Allah Azza wa Jal. So glaubst du, dass Allah Azza wa Jal mit denen weniger gnädiger ist als mit dir? Seine liebsten Menschen? Dass er es ihnen schwer macht und dir leicht macht? So wie ein Vollidiot gesagt hat vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen? Warum nicht, wenn wir islamische Herrschaft und islamische Scharia einführen können? Ohne Blut und ohne Schmerz und mit einem Kreuz in einem Stimmzettel? Wieso nicht? Glaubt ihr etwa, Allah Azza wa Jal lässt so eine islamische Herrschaft zustande kommen? Glaubt ihr etwa, Allah Azza wa Jal lässt seine Religion so etablieren? Ohne Mühe wird Petir es seinen Propheten und Gesandten gegeben und gewährt. Aber nein, dafür müssten sie leiden. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Habt ihr etwa geglaubt, dass ihr in Jannah, im Paradies eintreten könnt, ohne dass euch das Gleiche trifft, was die vor euch waren, getroffen hat? Was hat sie getroffen? Ba'sa'u, Erschwernis, wa'd-darra'u, und Kummer, wa'zulzilu, und sie wurden hin und her geschüttet. So, bis sogar der Gesandte und die Gläubigen mit ihm gesagt haben, wann kommt denn Allahs Unterstützung endlich? Sprich, Allahs Unterstützung ist nah. Und genauso wie damals die Munafiqin sagen, Allah und sein Gesandter haben uns nichts außer Fantasie und Einbildung uns versprochen, sagen das die Munafiqin heute. Wenn du ihnen sagst, Allahs Sieg ist nahe, Allahs Sieg ist nahe und Allah hat geschworen, dass der Islam siegen wird, sagt er dir, willst du gegen Amerika siegen? Willst du gegen Merkel siegen? Willst du gegen das siegen? Subhanallah. Sie fürchten die Menschen und fürchten nicht Allah. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet ihr sie? Allah Azza wa Jal hat mehr Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. Diese Religion wird siegen. So oder so, mit dir oder ohne dich. Doch der einzige Unterschied ist, ob du gewinnst oder verlierst. Ob du zu den Gewinnern gehörst oder zu den Verlierern. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ihr euch weigert, wenn ihr abkehrt, er wird ein anderes Volk statt euch ersetzen. So, Allahs Sieg kommt. Allahs Sieg kommt. Allah Azza wa Jal sagt, und er wird diejenigen siegen lassen, die ihn unterstützen. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا ولا أنت رفعت النعم لقلة شكرنا. إلهي كم من زلة لي في البرايا فعضضت أناملي وقلعت سني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لو لم تعف عني. وأشهد أن أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله عز وجل سكت القرآن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل sagt und sie werden nicht damit aufhören, niemals damit aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch abtrünnig gemacht haben von eurem Glauben und von eurer Religion, von euren Dien, sofern sie das können. Wer aber von seinem Glauben abtrünnig wird und als Kafir stirbt, deren Werke sind nichtig in Dunya und Akhira. Und dies sind die Bewohner des Feuers und sie werden ewig darin verweilen. Und Allah Azza wa Jalla sagt: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Und niemals, لن, in der arabischen Sprache, لن, النافية الأبدية, ewige Verneinung, لن, niemals, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Und die Juden und die Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg und ihrer Mille und ihrem Glauben folgst. Es ist ein klarer Weg. Allahs Glauben ist eins. Allahs Glauben ist klar. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sprich, die Wahrheit ist von eurem Herrn. So wer will, der soll glauben. Und wer will, der soll Kafir werden. Aus. Die Geschichte ist erledigt. Und dieser Kampf und diese Bekämpfung von A'da'ullahi Azza wa Jal, von den Feinden Allahs gegen diesen Islam und gegen die Träger dieser Religion und gegen die Duat und gegen die Mujahideen, dieser Kampf ist ein Kampf, der seit Nuh a.s. begonnen hat, seit Adam a.s. bis Allah azza wa jal die Erde vernichtet, andauert. Damals hat es begonnen und er endet Yawm al-Qiyamah. Dieser Kampf zwischen Haqq und Batil ist nicht etwas, womit man wovon man ein bisschen Pause haben kann. Ist nicht etwas, dem man sich aussuchen kann. Ich lebe in Frieden oder ich lebe in Bekämpfung. Nein, du kannst dir aussuchen, Lebst du als Muslim oder lebst du als Kafir? So wie Allah Azza wa Jalla es im Koran gesagt hat. Er sagt, sie werden nicht damit aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurem Glauben und eurer Religion abtrünnig gemacht haben. Das heißt, wenn sie dich nicht bekämpfen, dann bist du nicht auf der Mille von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und jeder Manhaj und jeder Weg und jede Gruppe, die von A'da'ullahi azza wa jal, von den Tawaghit, in Ruhe gelassen werden, ja sogar gelobt werden, wallahi, sie sind niemals auf dem richtigen Weg aufgrund dieser Ayah. Der Beweis dafür ist diese Ayah. Und der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, als er zum ersten Mal, als Jibril alaihi salam zum ersten Mal zu ihm kam und er ging zu Khadija radiallahu anha, sie nahm ihn mit zu dem Cousin Waraq ibn Nawfal, der Christ in der Jahiliyyah war. Und der hatte das hebräische Buch, also die Bibel oder die Tora, gelesen, konnte es lesen. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ihm erzählte von dem, was mit ihm passierte, sagte Wallahi, das ist das Gleiche, der auf Musa alaihi salam gekommen ist. Und dann sagte er, ich wünschte, ich wäre ein starker Mann. Ich würde ein starker Mann sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wunderte sich über diese Aussage. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von der edelsten Familie, von der stärksten Familie, von der angesehensten Familie, soll vertrieben werden? Er sagt, awa mukhrijihum, werden sie mich etwa vertreiben? Dann sagte Waraq ibn Nawfal diese Worte, die mit Gold geschrieben werden heute und bis Yawm al-Qiyam. Er sagte, لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. Kein Mann kam mit das Gleiche, womit du jetzt gekommen bist, außer dass er angefeindet wurde. Diese Anfeindung, diese Bekämpfung ist nicht etwas, was die Bildzeitung oder Spiegel TV oder Stern oder was weiß ich alles, ja, erfunden hat. Nein, das ist seitdem Allah Azza wa Jal Propheten und Gesandten geschickt hat. Und bis Yawm al-Qiyamah. So, wie soll sich ein Muslim gegenüber dieser Bekämpfung verhalten? Ein Muslim hat sich auf seiner Religion festzuhalten. Ein Muslim muss schauen, wo Allahs Befehle sind und er muss sie folgen. Und er muss schauen, wo Allahs Verbote sind und er muss dabei stehen bleiben. Er darf sie nicht begehen. Es kümmert ihm nicht, was in diesem oder jenem Gesetzbuch geschrieben steht. Denn er hat seinen Gesetzbuch und das ist der Koran. Und er hat seinen Gesetzbuch und das ist die Sunna. Und Allah Azza wa Jal hat diese Religion vollendet. Diese Religion hat Allah Azza wa Jal vollendet. So akzeptiert Allah Azza wa Jal von niemandem etwas außer diesem Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer einen anderen Glauben als den Islam sich wünscht und danach strebt, so wird es nicht von ihm angenommen. Und am jüngsten Tag ist er von den Verlierern. Und hier muss man eine ganz wichtige Sache verstehen. Das Wort Din. Das Wort Din. Es ist nicht so, wie die hier das Wort Religion verstehen. Religion, etwas, was du am Sonntag machst oder was die am Sonntag machen, ja, und vielleicht ein paar Gebete vom Schlafen gehen und beim Essen und dann Amen sagen und fertig ist die Geschichte. Nein, das Wort Religion ist im Islam und in der arabischen Sprache eine Lebensordnung. Eine Lebensordnung. Es bestimmt dein Leben, den kleinsten Detail von deinem Leben. Der Beweis dafür ist im Koran. Allah Azza wa Jal sagt über Yusuf alayhi salam, als Yusuf alayhi salam diese List gemacht hat, indem er diesen Becher oder Krug in der Tasche oder in den Sachen von seinem Bruder versteckt hat, damit er ihn gefangen nehmen kann, damit er ihn nehmen kann und vorgibt, dass er ihn gefangen genommen hat, sagt Allah Azza wa Jal, ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. Er hätte sonst nicht seinen Bruder in den Dien des Königs nehmen können. Und der Dien des Königs ist hier sein Gesetz. Der Dien des Königs ist hier sein Gesetz. Denn jeder andere, wenn jeder, der etwas anderes behauptet, behauptet, dass Yusuf a.s. eine andere Religion gefolgt hat. So, diese Religion ist eine vollständige Religion. Wenn du auf diese Religion gehst und den ersten Schritt auf den richtigen Weg setzt, dann erwarte Bekämpfung, erwarte Leid, erwarte Schmerz. Denn du musst dich immer an die Worte von Waraqa ibn Nawfal radiallahu anhu erinnern, wo er sagte, kommt inshallah ein bisschen nach vorne von der Tür, nicht, dass er verletzt wird, wenn jemand die Tür aufmacht. Barakallahu fi. Er sagte, was hat Waraqa ibn Nawfal gesagt? Kein Mann kann mit das Gleiche, womit du gekommen bist, außer dass er angefeindet wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in den Hadith bei Muslim, der Islam begann fremd, hat fremd begonnen. Fremd, etwas Neues, etwas Komisches. Etwas, was von allen bekämpft wird. Der Islam begann fremd. Und er wird als Fremder zurückkehren. Und er wird als Fremder zurückkehren. So Tuba für die Fremden, für die Ghuraba. Was ist Tuba? Tuba hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Heil. Schönes Leben, Heil. Ja? Und die zweite Bedeutung, wie es im Hadith ist, Tuba ist ein Baum in Jannah, in deren Schatten der schnelle Reiter 1000 Jahre reitet und er kommt nicht von ihrem Schatten weg. So, diese Religion begann fremd. Diese Religion, für diese Religion haben die edelsten Menschen, die Propheten, die Gesandten, die Gefährten ihr Blut gegeben, ihre Mühe gegeben. Sie haben sich von den liebsten Menschen getrennt. Von ihren liebsten Menschen haben sie sich getrennt. Für Allah Azza wa Jal. So glaubst du, dass Allah Azza wa Jal mit denen weniger gnädiger ist als mit dir? Seine liebsten Menschen? Dass er es ihnen schwer macht und dir leicht macht? So wie ein Vollidiot gesagt hat vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen. Warum nicht, wenn wir islamische Herrschaft und islamische Scharia einführen können? Ohne Blut und ohne Schweiß und mit einem Kreuz in einem Stimmzettel? Wieso nicht? Glaubt er etwa, Allah Azza wa Jal lässt so eine islamische Herrschaft zustande kommen? Glaubt er etwa, Allah Azza wa Jal lässt seine Religion so etablieren? Niemals. Denn wenn Allah Azza wa Jal seine Herrschaft auf der Erde für jemanden etablieren würde und den Sieg jemandem gewähren würde, ohne Mühe, dann hätte es seinen Propheten und Gesandten gegeben und gewährt. Aber nein, dafür müssten sie leiden. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, Am hasibtum an tadkhulul jannah? ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Habt ihr etwa geglaubt, dass ihr in Jannah, im Paradies eintreten könnt, ohne dass euch das Gleiche trifft, was die, die vor euch waren, getroffen hat? Was hat sie getroffen? Ba'sa'u, Erschwernis. Wa darra'u, und Kummer. Wa zulzilu, und sie wurden hin und her geschüttet. So, bis sogar der Gesamte und die Gläubigen mit ihm gesagt haben, wann kommt denn Allahs Unterstützung endlich? Sprich, Allahs Unterstützung ist nah. Und in anderen Vers sagt Allah Azza wa Jal, حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Bis die Gesandten gezweifelt haben, bis die Gesandten aufgegeben haben, dass irgendwer von ihrem Volk glauben würde und sie folgen würde, und ihr Volk geglaubt hat, dass das, was die Gesandten ihnen versprochen haben von Allahs Strafe, nicht passieren wird, kam unser Sieg. Kam unsere Unterstützung. So waren die Gesandten. Und deswegen in den Hadith, wo die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, in Mekka. Sie waren verfolgt, haben Schmerzen, werden gefoltert. Khabbab ibn al-Arad wird mit Feuer gebügelt, verbrannt. Bilal ibn Rabah wird in der Sahara geschleift auf den heißen Sand mitten im Mittag. Und jeder, der in Arabien war, weiß, wie das bedeutet. Wenn du nur den Fuß setzt, dein Fuß verbrennt sich. Wurde hingelegt. Das große Stern wurde auf seiner Brust gegeben. Und er sagt nur, Ahad und Ahad. Sie kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er bei der Kaaba saß, und sagten, Allah tad'u lana, Allah tastansiru lana. Machst du kein Dua für uns? Bittest du nicht um Unterstützung und Sieg für uns? Dann sagte der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu fi man kana qablakum kana yu'ta bil rajul fayuhfaru lahu fil ardi hufra fayuda'u fiha ثم يوضع المنشار على رأسه فيفرق نصفين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. Er sagte zu ihnen, nachdem sie ihm um Dua und Unterstützung gebeten haben, sie konnten nicht mehr. Er sagte, diejenigen, die vor euch lebten, der Gläubige wurde geholt. Man hat ihm ein Loch, ein Graben in der Erde gegraben und er wurde darin gesteckt. Und dann hat man die Säge auf seinen Kopf gesetzt und er wurde in zwei Hälften geteilt. Und er wurde mit Kämme aus Eisen zwischen seinen Fleisch und seinen Nerven und seine Knochen gekämmt, so dass man das von das getrennt hat. Und all dies hat ihn nicht von seiner Religion abgeschreckt. Wallahi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam schwört, der Reisende wird reisen und gehen von Sana'a bis Hadramut. Er fürchtet niemand außer Allah und die Wölfe wegen seiner Schafe. Jedoch setzt ihr voreilig. 13 Jahre lang leidet der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka und seine Gefährten werden getötet, verfolgt, gefoltert. Sumayya radiallahu anha wird getötet. Ammar und Sumayya und Yasir und Sumayya und ihr Sohn Ammar werden geholt, werden gefoltert. Für la ilaha illallah. Für la ilaha illallah. Und sie waren standhaft. Und sind standhaft geblieben. Dann wird die Mutter vor dem Mann und ihr Sohn getötet. Dann wird der Vater vor seinem Sohn getötet. Und Ammar wird weiter gefoltert, bis er das sagte, was er sagte, um sie zufrieden zu stellen, damit sie aufhören. Im Zwang. Das war mit den Gefährten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verliert die liebsten Menschen von ihm. wird verfolgt, wird geschlagen. Die Kuffar haben nichts gelassen, womit sie ihm Leid zufügen können, außer dass sie es gemacht haben. Dann wandert Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aus, geht nach Medina mit seinen Gefährten. Hat das aufgehört? Nein, Wallahi, hat nicht aufgehört. Weiter hat gekämpft für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hat gekämpft, hat geblutet, wurde verletzt. Und die Kuffar haben mehrmals versucht, ihn zu töten, sodass seine Zähne gebrochen wurden und sein Kopf geschnitten, verletzt wurde. Und er ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sein Onkel wird vor seinen Augen getötet. Hamza radiallahu anhu. Und die Sahaba, einer nach dem anderen, wird vor seinen Augen getötet. Und dann kommt Ghazwat al-Ahzab. Und Scharren von Kuffar belagern die Medina. Und der Prophet und seine Gefährten haben einen innerlichen Feind noch, die Munafiqin und die Juden. Graben ein Graben. Und da beschreibt Allah Azza wa Jal diese Situation im Koran, als er sagte: If ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Allah sagt: Als sie zu euch kamen, über euch und von unter euch, und dass die Augen sich schon verdrehten und die Herzen die Hälse erreichten vor lauter Angst, und ihr dachtet schlecht über Allah. An jener Situation wurden die Gläubigen geprüft und sie würden mit einer starken Erschütterung geschüttet. Subhanallah. Und mitten in dieser Situation, während die Sahaba den Graben graben, kommt ein schwerer Stein, mit dem sie nicht umgehen können. Dann rufen sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam um Hilfe. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schlägt mit der Axt drauf und sagt: Allahu Akbar! Mir wurden die Schlösser von Kaisar und Kisra, von Herakul, von die Römer und die Perser gegeben. Da sagten die Munafiqun: Schaut den an, der einer von euch kann nicht einmal sicher auf die Toilette gehen, und der verspricht euch die Schlösser von Römer und Perser. Da sagte Allah Azza wa Jal: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Die Munafiqun und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, haben gesagt: Allah Azza wa Jal und seine Propheten haben nichts außer Fantasie und Einbildung uns versprochen. Subhanallah. Die Sahaba in dieser Situation haben so einen Hunger, dass jeder für sich von ihnen einen Stein um den Bauch gebunden hat. Ein Stein um den Bauch. Sie gehen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschweren sich, sagen: Ja Rasulallah, wir haben Hunger. Dann zeigt sein Prophet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Bauch, und der hatte zwei Steine auf seinen Bauch gebunden. Das ist alles. Und noch mehr haben sie erlebt. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und genauso wie damals die Munafiqin sagen: Allah und sein Gesandter haben uns nichts außer Fantasie und Einbildung uns versprochen, sagen das die Munafiqin heute. Wenn du ihnen sagst: Allahs Sieg ist nahe! Allahs Sieg ist nahe! Und Allah hat geschworen, dass der Islam siegen wird, sagt er dir: Willst du gegen Amerika siegen? Willst du gegen Merkel siegen? Willst du gegen das siegen? Subhanallah. Sie fürchten die Menschen und fürchten nicht Allah. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal: Atakhshawnahum? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Fürchtet ihr sie? Allah Azza wa Jal hat mehr Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Dies war die Situation. Und diese Situation von der Verfolgung und der Bekämpfung muss jeder Gläubige, der auf den richtigen Weg erleben. So bleibe standhaft auf diesem Weg. Bleibe standhaft auf diesem Weg und kümmere dich nicht um die anderen. Kümmere dich nicht um diejenigen, die abfallen. Kümmere dich nicht um diejenigen, die den Rücken kehren. Kümmere dich nicht um die Rafida, die Schia. Kümmere dich nicht um die Murji und Khawarij. Kümmere dich nicht um all die, denn die sind schon längst abgefallen. Sei auf den richtigen Weg und gehe diesen Weg. Denn Wallahi, auch wenn dieser Weg umgeben ist von Leid und Schmerz, vom Blut, jedoch ist das ein Weg, dessen Ende Al-Jannah ist. Und Wallahi, wir sehnen uns nach Jannah. Wallahi, wir haben dieses Leben satt. So, willst du Jannah? Dann arbeite dafür. Arbeite dafür, denn Allahs Ware ist wertvoll. Allahs Ware ist die Jannah. Wallahi, Allah Azza wa Jal wird seinen Sieg vollenden. Und er wird sein Wort und sein Licht vollenden. Allah Azza wa Jal sagt, يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Sie wollen Allahs Licht auslöschen durch das, was sie sagen mit ihrem Mund. Doch Allah wird sein Licht vollenden, selbst wenn es den Kafirin zuwider ist. Diese Religion wird siegen. So oder so, mit dir oder ohne dich. Doch der einzige Unterschied ist, ob du gewinnst oder verlierst. Ob du zu den Gewinnern gehörst oder zu den Verlierern. Das ist der einzige Unterschied. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ. Wenn ihr euch weigert, wenn ihr abkehrt, er wird ein anderes Volk statt euch ersetzen. So, Allahs Sieg kommt. Allahs Sieg kommt. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. Allah Azza wa Jalla sagt, und er wird diejenigen siegen lassen, die ihm unterstützen. Und er sagt, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. Allah hat geschrieben, dass ich siegen werde, ich und meine Gesandten. So, gehörst du zu den Gesandten? Dann musst du den Weg von den Gesandten gehen. Dann musst du diesen Weg von den Gesandten gehen. Den Tauhid für Allah Azza wa Jalla nur gebühren. Den Tauhid verstehen und zu verwirklichen. Indem du dich von dem Tawahid, von dem Tarot lossagst. Indem du Kuffer an den Tarot machst. Indem du dich von jedem Kuffer lossagst. Sei es in Demokratie oder Integration oder Säkularismus oder Nationalismus. Oder auch Fußballverein. Oder. Jeder Fanatismus, an dem man zu einem Glaube macht, zu einer Lebensordnung, ist Kufur. So muss jeder verstehen und jeder diesen Weg gehen. Und das gute Ende gebührt und gehört den Gottesfürchtigen. Und Allah Azza wa Jal hat immer seine Gesandten und die Gläubigen siegen lassen. Und Wallahi, wir sehen diesen Sieg. Wir sehen den Anfang von diesem Sieg heute. Wallahi, Allahs Religion wird siegen. Wallahi, Allahs Religion wird siegen. Trotz allem, trotz Amerika, trotz Israel, trotz Deutschland, trotz allem, Kuffar und Murtadin und Munafiqin, Allahs Religion wird siegen. Es ist verboten, darüber zu reden. Okay? Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, damals war die Moschee von Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Steinen. Und weil die Hitze reingekommen ist, waren die Steine heiß. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer den Stein umdreht, hat Lagu gemacht. Das heißt, er hat sich abgelenkt. Und wer Lagu gemacht hat, der hat den Ajr von Jum'ah versäumt. Verstanden? Deswegen, egal was passiert, konzentriert euch auf die Jum'ah, konzentriert euch auf die Khutbah. Die haben damals die Steine umgedreht, weil unten war kühler als oben. Nur das. Eine Handbewegung, eine Fingerbewegung. Nein. Deswegen konzentrieren wir uns inshallah auf die Khutbah. Allahs Religion wird siegen. Und Allah Azza wa Jal hat versprochen, dass er den Gläubigen seinen Sieg gewährt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verkündet, dass eine Gruppe von seiner Umma niemals aufhören wird, auf der Wahrheit zu kämpfen. Und es schadet sie nicht, wer sie im Stich lässt oder wer sie widerspricht, bis Allahs Befehl kommt und bis Isa ibn Maryam runterkommt und bis Yawm al-Qiyamah. Und dieser Hadith ist ein von den authentischsten Hadith. So, möge Allah Azza wa Jal uns und euch von dieser Gruppe sein lassen und möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen sein lassen, die seine Religion unterstützen und die standhaft auf diesem Weg bleiben, bis Allahs Befehl kommt und bis sie Allah begegnen und er mit ihnen zufrieden sind. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا الأسرى في كل مكان يا رب العالمين. والله befreie unsere Brüder und Schwestern und Schiuch, die gefangen sind, يا رب العالمين. Befreie sie in den Händen von den Tawagit. Befreie sie in den Händen von den Amerikanern. Befreie sie von den Händen von Allahs Feinde, يا رب العالمين. Befreie unser Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi. Befreie unser Sheikh Abu Qatada. Befreie unser Sheikh Abu Hamza al-Masri. Befreie unser Sheikh al-Zahir. Befreie unser Sheikh Abdul Karim al-Hamid. Befreie unser Sheikh Abd al-Khalidi wa al-Khdir wa Nasr al-Fahd. Allah, befreie sie und lass sie von den Standhaften sein, ya Rabbal Alamin. Allahumma befreie unsere Schwester und Musaifillah al-Ansariya. Allahumma befreie unsere Schwester und Musaifillah al-Ansariya. Allahumma befreie unsere Schwester und Musaifillah al-Ansariya. Allahumma befreie unsere Schwester Umm Ubaida. Allahumma befreie unsere Schwester Umm Ubaida. Befreie unsere Schwester Hel Qsir. Befreie unsere alle Schwestern, ya Rabbal Alamin. Befreie sie und lass uns von denjenigen sein, die sie unterstützen, ya Rabbal Alamin. Befreie unsere Brüder. Befreie unsere Brüder, die gefangen sind, für kulli makan, ya Rabbal Alamin. Abdul Malik und Abdul Karim, ya Rabbal Alamin. Befreie sie und lass sie zu uns zurückkehren, stolz und siegend, ya Rabbal Alamin. Befreie unsere Brüder überall, ya Rabbal Alamin. Lass die Mujahideen fi sabilillah überall siegen, ya Rabbal Alamin. Unterstütze sie. Lass ihre Gefangenen befreien. Lass ihre Gefangenen befreit werden, ya Rabbal Alamin. Heile ihre Verletzten und nehme ihre Shuhada an. O Allah, und lass die Mujahideen fi sabilillah fi Afghanistan siegen, ya Rabbal Alamin. Lass sie siegen in Afghanistan. Lass sie siegen in Dawlat al-Iraq al-Islamiyya. Lass sie siegen in Imarat al-Qawqaz al-Islamiyya. Lass sie siegen in Maghrib al-Islami. Lass sie siegen in Somal. Lass sie siegen in Shishan. Lass sie siegen überall, ya Rabbal Alamin. Lass sie siegen in Waziristan und Pakistan, ya Rabbal Alamin. Festige ihre Herzen und ihre Füße und lass sie vereint sein auf La ilaha illallah Muhammad und Rasulullah. O Allah, nehme von uns, bis du zufrieden bist, ya Rabbal Alamin. Nehme von unserem Blut und unsere Freiheit und alles, was wir haben und alles, was wir besitzen, für dich, ya Rabbal Alamin, bis du zufrieden bist. Gewähre uns die Shahada fi Sabilik. Gewähre uns die Shahada fi Sabilik. Gewähre uns die Shahada fi Sabilik, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass uns nicht sterben, außer wenn du mit uns zufrieden bist, ya Rabbal Alamin. Vergebe uns unsere Sünden. Vergebe uns unsere Sünden. Sei barmherzig mit unseren Eltern und Mashaykh und Ulama, ya Rabbal Alamin, wa aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa dhikrullahi akbar. الصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا.